Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 46 mit Johnny Guitar Watson, The Plastic Ono Band, Archie Chapp, Little Richard, Hank Williams, Little Walter, Louis Jordan, Harry Sweets Edison, Louis Prima, The Slickers, Justin Hines, Hopeton Lewis, Lord Flea and his Calypsonians, Robert Mitchum und Frank Zappa. We'll be right back. for being so bold. But this is my girl you're dancing with. Ow. And excuse me, pardon, for being so cold. But you see, we had an argument. She said it was over. My baby told me, she said that we were through. Cause I'm cutting in on you now. Excuse me, buddy, for being so bold, and for those tears that she shed. But can you tell now by that look in her eyes? Yeah. She didn't mean a word that she said. Someone else to dance with this evening, because this pretty little girl right here, oh, I'm gonna romance with this evening. Pardon me, buddy. I just wanna. Pardon me, buddy, 'cause I'm cutting in on you. Zwischen August 1974 und April 1975 nahm Frank Zappa sein 10. Album mit den Mother of Invention auf, One Size Fits All, als Gastsänger dabei, der Lieblingsgitarrist von Frank Zappa, Johnny Guitar Watson, außerdem auf San Bernardino an der Harmonika zu hören, Captain Beefheart. Als zweiten Titel hörten wir dann Johnny Guitar Watson in einer Live-Aufnahme seiner 1963er Single Cuttin' In, ursprünglich auf King Records erschienen. Diese Aufnahme entstand aber 1976, während Watson auf Europatournee war, und zwar in Hamburg im Onkel Pö am Mittelweg in Pöseldorf. Diese Musikkneipe existierte von 1970 bis 85. 1971 rebellierten die Insassen des Hochsicherheitsgefängnisses in Attica, New York. Nachdem die Häftlinge für einige Tage das Gefängnis gewaltsam in ihre Kontrolle gebracht hatten und übernahmen, wurde der Aufstand blutig niedergeschlagen. 30 Häftlinge und 9 Wärter starben dabei. 1972 machten die Plastic Ono Band mit Attica State und Archie Shepp mit Attica Blues ihre musikalischen Statements. What a waste of human power, what a waste of human power. Country-Sänger Hank Williams hatte kein langes Leben, trotzdem ist er für viele Country-Klassiker oder Klassiker der amerikanischen Musik verantwortlich. Lovesick Blues wurde 1948 aufgenommen in der Originalversion von Hank Williams und Anfang der 70er Jahre von Little Richard gecovert. 1956 nahm der Altsaxophonist und Sänger Louis Jordan erneut sein Salt Pork West Virginia auf. Er hatte es bereits in den 40er Jahren in die Rhythm and Blues Hitparaden geschafft. 1956 sah das allerdings anders aus. Da war der Rock'n'Roll schon voll im Gange. Und das bedeutete für Louis Jordan, dass er sein Salt Pork West Virginia aufpeppen musste. Das geschah auch auf Mercury Records, klang sehr gut. Kommerziell war es leider kein Treffer. Von Rhythm and Blues Künstlern erwartete man schlichtweg höhere Verkaufszahlen als bei Jazzern, wie zum Beispiel Harry Sweets Addison, den wir hier mit Barney Kessel und Jimmy Rowles an der Gitarre und am Klavier hörten. 12th Street Rack aus dem Jahre 1959. Das heißt nicht, dass die gar keine Platten verkaufen mussten. Harry Sweets Addison war ein Spezialist in den Studios für die gestopfte Trompete, mit der er dann Sänger wie Frank Sinatra oder Ella Fitzgerald oder Mel Tormé begleitete. Vor Louis Jordan und Harry Sweets Addison werden wir aber noch Little Walter hören, Too Late aus dem Jahre 1956. Little Walter war ja der erste ständige Mundharmonikaspieler in der Muddy Waters Band, bis er sich dann selbstständig machte, da er einen Hit hatte, nämlich My Baby. Viel kommerzielle Erfolge kamen danach nicht mehr. Jedenfalls welche, die mit My Baby vergleichbar gewesen wären. Als Abschluss dieser Runde hören wir Louis Prima aus New Orleans, When You're Smiling, The Sheik of Araby. Louis Prima, ein Nachtclub-Act, der sehr erfolgreich war und sein größter Hit war natürlich Buonasera Señorita. Jetzt kommt gleich die Musik. Lovesick Blues, zuerst Little Richard, danach Hank Williams, gefolgt von Little Walter Too Late, gefolgt von Louis Jordan Salt Pork West Virginia, danach Harry Sweets Addison 12th Street Rack aus dem Jahr 1959 und zum Abschluss Louis Prima When You're Smiling The Sheik of Araby. Letztgenanntes Lied war übrigens eine Antwort auf den großen Erfolg des Stummfilmstars Rudolf Valentino in The Chic. The blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, right. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she called me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over, I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. I hold on that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over, I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. a big fine meal. Hey, Jack, I gotta do some riding. Soon we gotta come to a divide. I don't wanna continue, cause the sign says Saltburg, West Virginia. That's where my baby lives. I ain't going no further. Hey, Jack, don't you stop me now. I wanna treat you like a brother. I'll buy you anything on the menu. Cause boy, I gotta go to Saltburg, West Virginia. We'll be right back. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. Smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing. When the sun comes shining through, shining through. When you're crying, when you're crying, you bring on the rain. Bring on the stop rain. Your sighing, stop your sighing. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling, when you're smiling, keep on smiling, keep on smiling, and the world will smile. When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You got a groove, my boy. You got a groove, my boy. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile with you. Oh, 'cause I'm the Sheik of Araby. With no turban on. Your love belongs to me. With no turban on. Oh, at night when you're asleep. With no turban on. Baby. Into your den I'll creep. With no turban on. And the stars that shine above. Jumping as a jaybird. We light our way to love. Jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me. Jumping as a jaybird. I'm the Sheiky man. That's who I mean. That's who I mean. Von New Orleans ist es gar nicht mal so weit bis nach Jamaika, es sei denn, man müsste schwimmen oder paddeln, dann sähe die Sache anders aus. Wir hören jetzt drei jamaikanische Acts. Zuerst eine Gruppe, The Slickers, Johnny Too Bad, ein Stück, das in dem Film The Harder They Come 1972 als Soundtrack diente, unter anderem. Nach den Slickers werden wir Justin Hines and the Dominoes hören. Safer Bet aus dem Jahr 1966. 3 Jahre zuvor hatte Justin Hines seinen wohl bekanntesten Erfolg mit Carrie Go Bring Come aus dem Jahre 1963. Anfang der 80er Jahre bzw. 79, 80 nahm diesen Titel unter anderem die Ska-Bands Selecta oder auch die Specials mit Desmond Dekker auf. Als der Rocksteady 1966 auf Jamaika startete, war der Sänger Hopeton Lewis einer der ersten Interpreten dieses damals neuen Subgenres. Wir hören ihn mit der 1967er Aufnahme Sound and Pressure im Laufe seiner Karriere, in der er unter anderem Lynn Tate and the Jets oder Byron Lee and the Dragonairs als Studiobands zur Verfügung hatte, wandte er sich in den 90er Jahren dem Gospel zu. sadness, mister. You don't know. Tomorrow can be sadness, sister. And you don't know. What makes the world go round? Round and round. You will never know. You don't know. To save a bread, mister. Save it for the future. Save a bread, sister. Cause things will be better. You know not the minute nor the hour. Man shall come. You know not the minute nor the hour. For the time is now. What you know, you know. What you don't know, you don't know. The greatest thing is to know. And what you don't know, you don't know. Anywhere you go. What you don't know, you don't know. Everybody gotta keep on moving right on the beat now. You gotta keep on coming in one by one, Lord. Everybody gotta keep on moving, oh yes, right now. Just keep on coming in to this dance. To this dance. Die Musikstile Mento und Calypso werden immer wieder miteinander verwechselt. Kein Wunder, beide Stile ähneln einander sehr und waren zeitlich vor Ska und Reggae angesiedelt. Der Hauptunterschied ist daher nicht so sehr musikalisch zu suchen, sondern eher geografisch. Vereinfacht kann man sagen, auf Jamaika heißt diese Musik, die wir gleich von Lord Flea hören werden, Mento, während die gleiche Art von Musik auf Trinidad und Tobago als Calypso bezeichnet wurde. Und um die Konfusion auf die Spitze zu treiben, lässt sich der jamaikanische Mento-Sänger und Banjo-Spieler Lord Flea von seiner Band, den Calypsonians, begleiten. Das war es mit dem Fundbüro, dem musikalischen Fundbüro. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Frank Warmert Matthias. Ach ja, den Titel sollte ich wohl auch noch ansagen. Lord Flea and his Calypsonians, Pretty Woman aus der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Lord Flea ist nicht sehr alt geworden, irgendwie Mitte, Ende 20 nur. Er hatte eine Nervenkrankheit, an der er auch verstarb. Der kommerzielle Erfolg von Calypso in den USA war sehr groß, aber wie so häufig, auch schon bei Blues später, war es der Imitator, der amerikanische Imitator, der einen größeren Erfolg hatte als die Musiker aus Trinidad und Jamaika. 1956 brachte der Sänger und Schauspieler Harry Belafonte, dessen Eltern beide aus Jamaika stammten, die LP Calypso heraus, die sich innerhalb eines Jahres über 1 Million Mal verkaufte. Das war in den 50er Jahren, als hauptsächlich Singles gekauft wurden, eine immens hohe Zahl, woraufhin sich die amerikanischen Schallplattenproduzenten sagten, wenn schon ein Schwarzer im rassengetrennten USA 1 Million Schallplatten verkauft, wie viel müsste dann erst ein weißer Sänger verkaufen oder Sängerin? Folgerichtig nahm Capitol Records zum Beispiel den weißen Schauspieler Robert Mitchum unter Vertrag, ließ ihn mit einem imitierten karibischen Dialekt Lieder der bekanntesten Musiker aus Trinidad und Jamaika nachsingen, in der Hoffnung, dass die Dollars nur so rollen würden, was aber nicht passierte. Kapitalismus funktionierte selbst in den USA der 50er Jahre nicht immer. Das war's wirklich. Bis zum nächsten Mal. Run, run, run, when you see a pretty woman. Run, run, run, when you see a pretty woman. I beg you. Run, run, run, Papa, when please. You see a pretty woman. Run, run, run, when you see a pretty woman. Like you, man. Run, run, run, dun, dun, dun, when you see a pretty woman. Love is the common enemy. The moon and the star is artillery. When they attack you, there is no retreat. You lose your heart if you use your feet. Run, run, run. Yeah. When you see a pretty woman. Like you, man. Run, run, run. It's so pitiful. A woman will cover up her face with wool. She's a sympathetic individual. She used to be so very normal. Run, run, run. Yeah. When you see a pretty woman. Like your run, run, run, run. Yes. When you see a pretty woman. I beg you to. Run, run, run. I check. When you see a pretty woman. Why don't you run? Run, run, run. When you see a pretty woman. Why don't you run? Run, run, run. When you see a pretty woman. Beg you to run, run, run. When you see a pretty woman. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. Since Eve from Adam, the rib she took. Hey boys, at pretty girls, they look. But like the fish in the little brook. Swimming, dreaming, living sweet, not suspecting this deceit. Remember, bait is hiding the hook. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. The man his fancy, he turn in spring to love for some sweet honey thing. The honey sweet, but before you sing, careful, cautious, watch it, man. Remember, bee has a terrible sting. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. But on the girl, it looks so good. A pretty girl is a pretty sight. She nice to look at, and that is right. A lovely flower in the dark of night. Underneath that bed of roses, there that sneaky thorn reposes. How she look in morning light. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good.